Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 401, an Schiller. Die letzten Tage waren wirklich von der Art, dass man wohltat, so wenig als möglich von dem Dasein des Himmels und der Erde Notiz zu nehmen, wie ich mich denn auch meistens in meiner Stube gehalten habe. Indessen habe ich in diesen farb- und freudlosen Stunden die Farbenlehre wieder vorgenommen und, um das, was ich bisher getan, recht zu übersehen, in meinen Papieren Ordnung gemacht. Ich hatte nämlich von Anfang an Akten geführt und dadurch sowohl meine Irrtümer als meine richtigen Schritte, besonders aber alle Versuche, Erfahrungen und Einfälle konserviert. Nun habe ich diese Volumina auseinander getrennt, Papiersäcke machen lassen, diese nach einem gewissen Schema rubriziert und alles hineingesteckt, wodurch ich denn meinen Vorrat zu einem jeden Kapitel desto besser übersehen kann, wobei ich alle unnütze Papiere zerstören kann, indem ich das Nützliche absondere und zugleich das Ganze rekapituliere. Jetzt hinterdrein sehe ich erst, wie toll die Unternehmung war und werde mich wohl hüten, mich jemals in etwas Ähnliches wieder einzulassen. Denn selbst jetzt, da ich mich so weit durchgearbeitet habe, bedarf es noch einer großen Arbeit, bis ich mein Material zu einer reinen Darstellung bringe. Indessen habe ich dabei sehr an Ausbildung gewonnen, denn ohne diese seltsame Teilnahme wäre es meiner Natur kaum vergönnt gewesen, einen Blick in diese Fächer zu tun. Ich lege einen kleinen Aufsatz bei, der ungefähr 4 bis 5 Jahre alt sein kann. Es wird Sie gewiss unterhalten zu sehen, wie ich die Dinge damals nahm. Zugleich lege ich des Herrn Botherwegs ästhetische Bemühungen bei, die ich bis zu meiner Ankunft wohl zu verwahren bitte. Nicht leicht ist mir etwas so wunderlich vorgekommen. Das Ganze scheint mir aus alter, überlieferter Ware, aus eigenen, unbestimmten Ansichten und aus Lappen der neuen Philosophie zu bestehen. Es müsste lustig genug sein, wenn man dereinst nachgeschriebene Hefte erwischen könnte, wornach ich aufstellen will. Cotta ist sehr artig, dass er uns seine neue Weltkunde überschickt. Ich werde ihm selbst danken. Das Blatt wird ein großes Publikum finden, ob ich gleich nicht leugnen will, dass mir die Manier widersteht. Sie erinnert mich an die schubartische Chronik und hat weder Geschmack noch Würde. Doch was hat das zu bedeuten, wenn Freund Cotta nur seine Rechnung dabei findet? Wenn ich in der Folge mit irgendeinem Beitrag ihm dienen kann, so werde ich es gerne tun. Das dritte Stück habe ich gestern schon unmittelbar erhalten. Halten Sie sich so gut als möglich. Ich will auch den Januar noch hier ausdauern, auf den 30. noch eine Oper geben und dann zu Ihnen hinübereilen, wo ich den Wallenstein auf gutem Wege zu finden hoffe. Ich werde wohl indessen nichts tun können als aufräumen und ordnen. Leben Sie recht wohl. Weimar am 10. Januar 1798. G.